Schwarz-Rund Podcast. Ja, das hat ein bisschen gedauert bis zur nächsten Folge, aber jetzt habe ich die Zeit, beziehungsweise vor allem die Löffel, um mich weiter an der schreibenden Alltag-Geschichte zu beteiligen und werde jetzt einfach in den Februar hinein die nächsten Folgen veröffentlichen. Das schadet ja nicht. Genau, am Tag 6, ich bin so schön hinterher, sollte es darum gehen, was nicht fehlen darf beim Schreiben. Das war irgendwie ganz unterschiedlich, also ist auch noch immer ganz unterschiedlich. Ich glaube, Abwechslung darf nicht fehlen. Also auf jeden Fall darf mein Bullet Journal nicht fehlen, aber das ist ja langweilig, das ist ja irgendwie eh klar, weil das eh bei nichts fehlen darf. Ich glaube Tee, aber auch nicht immer. Eigentlich glaube ich, brauche ich wirklich nichts zum Schreiben, außer ein Schreibgerät, beziehungsweise ein Diktiergerät ist auch in Ordnung. Ich glaube, Abwechslung ist wirklich der Knackpunkt bei mir gewesen, den ich nicht genug beachtet habe am Anfang. Da war ich immer ein bisschen verwirrt, dass irgendwas 3 Tage geklappt hat und dann nicht mehr, bis ich dann verstanden habe, dass ich so alle 3 Tage das Setting einfach ändern muss. Genau, also es kann sein, dass ich mal einen Tag irgendwie mein Einsprechprogramm brauche und mein Laptop und mein Arbeitsbuch und mein Schreibtisch und Tee und keine Ahnung, also so einen ganz klassischen Aufbau habe und am nächsten Tag total glücklich bin, mir meinen Nacken zu verrenken mit meinem Laptop in irgendeinem Café oder irgendwie auf dem Tempelhofer Feld oder so. Genau, hinter mir wird geweint. Monkey darf natürlich nicht fehlen, wenn ich zu Hause bin, das stimmt. Genau, Tag 7 ist ganz langweilig. Deine Social-Media-Präsenzen, das ist vor allem mein Blog, schwarzrund.de. Dann fange ich jetzt hier mit verschiedenen Webseiten an für meine Podcasts und gucke mal, was am höchsten frequentiert wird. Dann bin ich bei Facebook und Twitter, Instagram bin ich zwar, aber verstehe ich einfach nicht. Naja, vielleicht wird das irgendwann nochmal was. Gerade ist das mir zu Smartphone-abhängig und ich benutze das zu selten, als dass das für mich Sinn ergeben würde. Und ich bin bei Goodreads, genau, da ist mein Buch auch, da können auch Reviews geschrieben werden. Dann habe ich noch die we-worte.de Seite für mein Poesieprojekt, wo so alle 3 Jahre eine Deutschlandtour stattfindet mit verschiedenen schwarzen Poetinnen. Die haben auch eine eigene Facebook-Seite, auch we-worte. Und ansonsten, ich glaube, das war's. Tag 8, Lieblingsbuch. Oh Gott, was für eine furchtbare Frage. Ein Lieblingsbuch, oh Gott. Habe ich ganz viele, ist glaube ich bei jedem so. Ich kann tatsächlich nur einzelne Bücher nennen, die mir wichtig sind. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ein Buch davon mein Lieblingsbuch ist. Also Alles zerfällt von Achebe finde ich von allem her einfach großartig. Kann ich sehr empfehlen. Es bringt einem Sachen bei. Es lässt einen selber Sachen nochmal kontroverser sehen. Es ist ein historisches Buch. Es ist trotzdem unglaublich nah an einzelnen Charakteren dran. Genau. Das ist auf jeden Fall ein Buch, was für mich ganz, ganz wichtig ist. Dann auf jeden Fall die Adische-Bücher, und zwar allesamt. Blauer Hibiskus ist da, glaube ich, das, was mich am meisten berührt hat. Aber auch alle anderen Bücher, also ja. Genau, Synchronicity von Sharon Dedoateau, auf jeden Fall mein Favorit von Sharon. Einfach, weil es alles verbindet, was ich an Literatur liebe. Es ist in Bezug auf Familie, es ist in Bezug auf Diaspora, es ist afrofuturistisch. Es ist einfach großartig. Ich mag die Struktur von dem Buch total gerne. Genau, also das ist auch auf jeden Fall ein Favorit. Dann von Justein Garder, Das Leben ist kurz, Viva Brevis. Finde ich absolut fantastisch. Ich mag die Idee hinter dem Buch sehr gerne. Ich mag den Schreibstil unglaublich gerne. Ich mag die Briefstruktur richtig, richtig gerne. Und es ist sprachlich einfach der Hammer. Also es gibt es auch als Hörbuch aufgenommen mit einer ganz tollen Schauspielerin. Und es ist Ja, ist einfach großartig. Ja, ich finde es schwierig, ein Lieblingsbuch zu benennen, wie ihr merkt. Es gibt irgendwie mehrere, die mich gerade beschäftigen. Ich glaube, das ist eher das, was ich jetzt aufgenommen habe, Bücher, die mich längere Zeit schon beschäftigen. Tag 9 ist dann ein Autor, den du bewunderst, ne? Eine Autorin, den du bewunderst, die du bewunderst. Auch da gibt es wieder so viele. Ach, ist das schwierig. Es gibt eine schwarze Schwedin, ach, deren Name mir gerade nicht einfällt, ich ergänze es dann später, die einen Kriminalroman geschrieben hat. Und das ist irgendwie ziemlich cool, weil so in Schweden das eins der wichtigsten Genres ist. Und die hat dann auch die Preise gewonnen, dass sie quasi der Krimi des Jahres geworden ist. Und das Buch ist tatsächlich ziemlich cool. Ich bin kein Krimi-Fan, aber dieses Buch fand ich sehr, sehr gut. Im Deutschen heißt das Würfel. Und ich finde die deswegen besonders vielleicht eher wie bewundernswert, weil sie selber Polizistin war und quasi über eine Polizistin schreibt, die aber ihre Macht total missbraucht. Und das hat mich einfach sehr, sehr gekriegt. Das fand ich sehr gut. Tag 10 ist dann Lieblingsort zum Schreiben. Das ist auch schon wieder schwierig. Ich glaube, da, wo ich bin, ist auf jeden Fall relativ hoch im Kurs. Ich habe gerade das unglaubliche Glück, so ein kleines Minibüro in meiner aktuellen Wohnung zu haben. Da schmatzt mein Hund auch im Hintergrund gerade. Das ist der einzige Nachteil, dass Monkey das noch nicht so ganz versteht. Aber mein Büro liebe ich sehr. Das ist total leer. Da steht echt nicht viel drin. Es hat so einen leeren, verschiebbaren Tisch und ich kann irgendwie in den Hof gucken und ich kann Kerzen anmachen und das finde ich alles sehr gut. Und es ist einfach sehr leer. Das passt sehr gut zu meinem Arbeitswohlfühlbedürfnis. Tag 11 ist dann Lieblingsseite über das Schreiben. Guten Appetit, Monkey. Meine Lieblingsseite über das Schreiben. Ich finde nur Seiten schlimm, aber das hilft, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich sage bei Lieblingsseite über das Schreiben, meine Lieblings-YouTuberin über das Schreiben, das ist Jenna Moracity. Die findet ihr eben auf YouTube, wie gesagt, auch bei Facebook und Twitter und so. Und die macht eben Videos dazu, es verortet sich neurodivers, ist eine weiße Cis-Frau, versucht aber das auch klar zu benennen. Und die macht echt hilfreiche Videos einfach zu ganz vielen Themen. Also jetzt sowohl so Metaebenen wie gehe ich mit irgendwie Feedback um, aber eben auch zu Strukturen und sowas oder was halt irgendwie doofe Klischees sind, die rumnerven und sowas, genau. Sehr zu empfehlen. Tag 14, nee Quatsch, ha, ich bin einfach mal zig Tage gesprungen, sorry. Ein Zitat aus deinem letzten Manuskript. Das wäre dann Biskaya. Das ist, glaube ich, mein letztes Manuskript. Ich weiß nicht genau, was mit Manuskript gemeint ist. Ich schlage mal irgendeine Seite auf. Es fühlte sich wie Heimkommen an. Das Überlegen und Abwägen, ob sie für immer gehen würde und wenn, wie. Wenige Stunden zuvor waren diese Dinge in Plenz passiert, das war ihr klar, hatten dazu geführt, dass sie nun hier lag. Suizid war wie Dominosteine, darauf vertrauen, dass sie im Leben stehen würden, mit dem genauen Wissen, dass nur ein Stein umfallen musste, um das ganze Absurdum des Weiterlebens zu enttarnen. Das Bild brannte sich tiefer und tiefer in ihre Emotionen ein. Ihr war bewusst, dass ein einziger Stein noch so stark sein konnte, letztendlich würde er fallen, da der Druck der anderen überwog. Genau, das ist auf Seite 54, also ihr seid nicht super doll gespoilert. Das war ein Zitat aus meinem letzten Manuskript. Tag 13 ist dann Entspannung nach dem Schreiben. Das klingt nach einer Sache, die ich umsetzen sollte. Das fällt mir nicht so leicht, daran arbeite ich noch. Was ich beim Roman gemacht habe, war ganz viel Schwimmen. Mir hat wer coolerweise eine Holmes-Karte gespendet. So eine Restmitgliedschaft, das war ziemlich cool. Also konnte ich irgendwie jeden Tag für Umme schwimmen gehen. Also nicht für Umme, aber ich musste halt nichts bezahlen. Und das war ziemlich wichtig, um das Schmerzlevel irgendwie unten zu halten. Genau, aber ansonsten fällt mir das total schwer. Ich habe Zwangsgedanken, also bei mir ist Entspannung generell ein schwieriges Wort. Tag 14 ist dann das letzte Buch, das du gelesen hast. Ja, Lesen fällt mir sehr, sehr schwer seit ungefähr einem Jahr. Ich lese relativ viele Zines und da habe ich zuletzt die von Rudi Löwe gelesen, die ich sehr empfehlen kann. Die Sachen gibt's, also die Zines kann ich sehr empfehlen. Die gibt es bei Etsy. Dort hat Rudi einen Shop und da können die bezogen werden, eine schwarze queere Person, die echt coole Sachen macht. Und Tag 15 ist dein Lieblingsschreibratgeber. Die habe ich eigentlich nur genutzt für die Songs in Biskaya. Und da hatte ich ein sehr gutes und das hieß, ich glaube, einfach Popsongs schreiben. Genau, da gibt es ein paar, die sind relativ ähnlich von der Struktur her, die kann ich aber wirklich empfehlen. Und dann gibt es noch so eine Seite mit zwei ganz schlimmen weißen Dudes. Die haben die X-Dot-Methode, wenn ihr das bei YouTube sucht, quasi kreiert, sind sehr, sehr anstrengend anzugucken, ist aber für Umme im Internet zu finden, vielleicht mit Freunden anschauen und sich dabei so ein bisschen kaputt lachen. Aber das, was sie an Wissen vermitteln, ist trotzdem total cool. Also X-Dot-Methode bei YouTube und dann findet ihr das, glaube ich. Tag 16 kann ich noch kurz machen, das ist nämlich Tag 16 und 17 mache ich noch. Tag 16 ist deine Notizbücher, dein Notizbuch. Ja, das ist ganz einfach. Das ist mein Bullet Journal. Dazu findet ihr viele auf bulletjournal.com. Ich habe dafür so ein Semikolon, ein relativ dickes Buch, in dem ich das mache. Und dann hatte ich für die Romanzeit mir noch ein Arbeitsbuch angelegt, also quasi ein Bullet Journal nur für das Projekt. Da hatte ich dann so einen großen Leuchtturm. Dazu habe ich auch ein YouTube-Video gemacht. Wenn ihr bei YouTube Schwarz-Rund sucht, findet ihr das, wo ich so ein bisschen beschreibe, wie ich damit arbeite. Und Tag 17, mein bisheriges Autorinnen-Highlight. Ich glaube, jede einzelne Review und jede einzelne Lesung war irgendwie ein Highlight. Das ist echt schwer zu sagen, weil alles so cool war und ich echt nur dankbar sein kann dafür, dass ich bis jetzt einfach nur überwältigendes Feedback gekriegt habe von Menschen, die ich gar nicht kenne. Das ist total cool. Ja, ich glaube, das ist so mein Highlight, dass Leute mir einfach ganz viele süße Nachrichten schreiben und mir nach Shows irgendwie sagen, was ihnen das Buch gegeben hat. Genau. Ja, das war mein zweiter Podcast zu diesem Hashtag. Den veröffentliche ich jetzt gleich und dann gibt es die nächsten Tage den dritten und vielleicht letzten Teil. Mal gucken, wie viel Zeit ich brauche für die letzten Tage. Das entscheide ich dann. Und ich nehme jetzt weiter am Hörbuch auf von Biskaya und von Quasi. Und das gibt es dann irgendwann noch dieses Jahr käuflich zu erwerben. Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss.